Schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast von einer Handvoll. Ja, der wird ein bisschen stümperhaft am Anfang, würde ich mal sagen. Also wir sitzen hier zu zweit in Neukölln. Zwei Leute. Das ist einmal der Nipi, der holt gerade was zu trinken. Und einmal ich. Da kommt der Nipi mit was zu trinken. Sehr gut, Nipi. Hast du fein gemacht. Wenn ich auf den Computer kippe, dann ist es teuer. Okay, alles klar. Ja, wir haben uns eigentlich ein uschcooles Thema ausgedacht, beziehungsweise ich habe mir ein uschcooles Thema ausgedacht. Aber der Nipi hat ja vorher schon mal einen schönen Jingle gemacht für unseren Podcast. Nipi, spiel ihn nochmal vor. Okay. Los, komm, spiel ihn mal vor jetzt. Und, ja, den hören wir uns erstmal an, würde ich sagen. Und danach verwerfen wir die Idee sofort wieder. Howdy, Partners. Willkommen beim Country Podcast von einerhandvoll.de. Wieso, so Themenpodcast kann auch lustig sein. Themenpodcast? Mhm. Ja schon, aber bitte nicht Country, oder? Wieso, ist das nicht ein Country? Also, es grenzt irgendwie ein bisschen ein, das Thema, findest du nicht? Was machen Country-Leute? Also ich meine jetzt außer auf ihrer Stil-Gitarre spielen. Reiten. Pferde, Kühe. Ey, ist ja doch ganz interessant. Dann merken wir uns das am besten mal fürs nächste Mal, oder? Auf jeden Fall. Würde ich sagen, das kommt bestimmt total super. Es kommt super an, vor allem bei unseren Lesern und Hörern. Ja, Lesern ist unspannend, oder es gibt halt so eine transkribierte Version davon. Na, das machst du dann am besten, oder? Ja, mal sehen. Na, ist ja egal. Nee, also, ich habe mir natürlich heute Gedanken gemacht, da es ja unser erster Podcast ist. Was wir denn nun machen? Was wir denn nehmen als Thema? Und ich habe so in der Badewanne gelegen und mir ist nichts eingefallen. Also nicht wirklich. Bis ich dann irgendwann überlegt habe, so, Mensch, der Nipi ist eigentlich ein richtiger Held. Und bumm, war das Thema da. Nipi, sprich mal über Helden. Was hältst du davon? Ja, sprich mal über Helden. Sprich mal über mich oder was? Na, wenn man okay. über weltweit anerkannte Helden, würde ich sagen. Official Helden. Official Helden, genau, okay. Genau, die müssen es sein. Und, ja. Ist mir auf Anhieb eigentlich auch erstmal keiner eingefallen. Bis ich dann irgendwo gelesen habe. Hast du mal gegoogelt? Gegoogelt, genau. Google is your friend. Ey, es kommt ein neuer Rocky-Film. Rocky Balboa. Ist doch ein Held. Was, Rocky 6 oder wie? Ja, 1000. Rocky 3000, genau. Also Rocky fand ich immer ganz gut. Also Rocky fand ich eigentlich, war so... Also als ich klein war, wollte ich so werden wie Rocky. Was denn, du wolltest in so einem Fleischerladen arbeiten, ja, und, ja, und dann total der Boxer werden? Genau. So wie Henry Maske. So eine geile Lederjacke anhaben und so. Das ist schon cool. Also der war schon echt... Also ich meine, hey. Und eine eigene Statue bekommen. Okay, also... Okay, das mit der Statue machen wir noch, aber... Fleischer, Lederjacke... Statue. Und ganz wichtig, so ein Ball. Der hat doch im ersten Teil immer mit diesem Ball gespielt. Kannst du dich erinnern? Ich habe nie Rocky gesehen, muss ich jetzt sagen. Wie, du hast... Oh, nee. Das ist ja mein einziger... Also das ist ja, bin ich ja jetzt der Einzige, der einen Held hat. Kannst du mir ja Rocky erklären. Ist Rocky doof ist nicht, wie du hast mir eigentlich alles schon erzählt, was in dem Film vorkommt. Also hast du ihn doch schon gesehen. Wieso? Eine Lederjacke und Fleischer. Also mehr ist nicht. Nee, mehr ist nicht. Also Fleischer dann auch im wörtlichen Sinne, das erlegt ja dann alles, was dann da ist. Nee, also Rocky fand ich immer ganz gut. Also Rocky war so vom Geldeintreiber zum Millionär sozusagen. Rocky, wie war Rocky 1 war, wo er... Wo ihn ja keiner kannte. Also da kannte ihn ja überhaupt keiner. Und was war eigentlich zwischen Rocky 1 und Rocky 4? Ja, die haben geboxt, ne? Ja, ist klar. Na, das geht ja dann auch mehr, bei Rocky dann geht es ja auch mehr so um diese menschliche Entwicklung, so diese geistige Entwicklung. Okay, so war das in dem Arm drücken? Nee, das war over the top. Das war over the top, genau. Okay. Aber over the top, na, dient nicht wirklich als Held so. Nee, also das fand ist ich so. So ein Underground-Held, so ein Trucker, so wie ein Country sozusagen. Da sind wir wieder beim Thema, Country. Genau. Ey, wir müssen wirklich mal einen Country-Podcast machen, glaube ich. Wir können ja sagen, wir haben voll die Cowboy-Klamotten an und so. Ich meine, das sieht ja keiner. Na, aber, ja gut, stimmt. Um in die Stimmung reinzufinden, so könnte man vorher eigentlich sagen, was man anhat. Das wird eigentlich ganz gut, oder? Na, ist ja egal eigentlich. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf, würde ich sagen. Oder? Okay. Okay. Ja, aber zum Thema zurück so. Rocky fand ich immer ganz gut so. Also der hat ja, der war ja ein Nichts. Das Einzige, was er kannte, war der Tierladen von seiner zukünftigen Frau. Der Tierladen? Der Tierladen. Der hat doch in einem Tierladen gearbeitet. Also eine Zoohandlung. Ja, ein Pet Shop Boy sozusagen. Ohohoho. Ein Kracher. Und mehr. Ach so, und er kannte diese drei, also die kommen ja in jedem Film vor, diese drei etwas dunklere Hautfarbe Typen, die um den Fass rumstehen und singen. Ich glaube, da wurde dann so diese Idee von Ghetto-Schwarzen erfunden, so, die um eine Tonne rumstehen und singen. Also es gab noch gar keine Ghettos und die sind eher durch Rocky geboren. Die sind durch Rocky geboren und da ist er eigentlich schon wieder ein Held deswegen, weil er hat ja im Prinzip diese Bevölkerungsschicht zum Thema seines Films gemacht. Stimmt, der Film war glaube ich sogar von ihm. Ne? Ist er nicht irgendwie der Producer? Ja, der hat alles gemacht, der hat das Drehbuch geschrieben und alles sowas. Also er war schon echt clever, der Sylvester. Also fand ich schon ganz gut. Und das Witzige ist ja, der hat ja sogar drei Oscars gekriegt. Ich könnte jetzt nachgucken, für was er den Oscar gekriegt hat. Also es waren irgendwie 10 Nominierungen irgendwie so und 3 davon hat er dann gewonnen. Fand ich gut. 1977? Nee, später, oder? Na, frag nämlich. Ich weiß es auch nicht. Ich kann ja mal kurz gucken. Oder mal gucken. Ich habe das doch alles aufgeschrieben hier. Dann machen wir mal. Ach nee, da hat das ja zu liegen. Ich habe doch alles da. Das stand doch hier irgendwo. Das habe ich doch irgendwo gelesen. Ich habe mich doch vorbereitet. Weil den Country-Podcast, wie gesagt, den lassen wir mal. 1977. Ey, da schließt sich der Kreis. Das ist mein Geburtsjahr. Da wurde der erste wirkliche Held geboren. Also neben mir. Sozusagen. Oder? Würde ich jetzt auch zustimmen. Erstmal. Oh, ohne. Also ich finde das eigentlich schon. Das ist so eine gute Parallele. So. Also finde ich in Ordnung. Ja, und dann im zweiten Teil hat er ja, also den ersten Teil hat er ja verloren, im ersten Teil. Also, da das war gleich so als Trilogie angelegt, oder wie? Oder eher als Quadrologie? Ich weiß es gar nicht. Also es kommt mir zumindest so vor, als wenn es so wie Star Wars so von Anfang an auf 6 Teile angelegt war. Das ist eine Hexologie, oder? Keine Ahnung, Libby. Oder eine Pentologie? Dann wären es ja 5, oder? Ja, okay, stimmt. Na, jetzt ist es eine Pentologie, aber wenn einer kommt, ist es eine Hexologie. Der kommt übrigens dann, also der ist jetzt am, glaube ich, Dezember jetzt in den USA startet er und ich glaube Februar oder sowas nächsten Jahres kommt er bei uns dann. Und ich glaube, das ist so ein Film, den ich mal unbedingt gucken muss. Weil ich habe auch schon gelesen, worum es geht. Und die boxen, oder? Die boxen, natürlich boxen die. Boxt also, er selber oder ist er irgendwie so der Mr. Miyagi für irgendeinen jüngeren Typen? Nee, das war ja schon im 5. Teil. Da hat, er hat diesen einen Tommy Machine Gun. Also Machine war sein Kampfname und Gun hieß er mit Nachnamen. Was natürlich dann super gepasst hat, weil dann war ja Tommy Machine Gun. Total gut. Und aber wir fangen mal von vorne an, würde ich sagen. Also erster Teil, wie gesagt, hat er ja verloren. Da war er so der Lucky Loser. So. Weil ja Apollo Creed dann so in den letzten Szenen so von dem Film dann gesagt hat so, ich kämpfe nochmal gegen dich, ich will dich nochmal im Ring sehen und so. Und dann hat Rocky Balboa gesagt so, Adrian, der will nochmal kämpfen. Nee, der hat dann gesagt so, jo, klar mach ich. Kein Thema, im zweiten Teil dann. So, da hat er ja im zweiten Teil dann nochmal gegen Apollo Creed gekämpft. Also der erste Teil ging ja, glaube ich, unentschieden aus. Aber dadurch hat ja Apollo Creed dann seinen Titel behalten. Stimmt, die haben ja immer diese riesen Gürtel, ne? Ja, genau. Okay. Und im zweiten Teil hat er dann gewonnen gegen Apollo Creed. Da hat er dann richtig niedergemacht. Und im dritten Teil ist sein Trainer gestorben. Also der Trainer von Rocky. War der dritte Teil der in Russland? Nee, das ist der vierte Teil. Mit Dolph Lundgren? Genau, das ist der vierte Teil. Nee, der dritte Teil ist mit Mr. T. Ah. Mit Clubber Lang. Also Clubber Lang war, was war der Filmname sozusagen. Und ja, und da hat er erst verloren gegen Clubber Lang. Dann kam ja diese Szene, wo er seinen Motorradhelm auf seine Statue wirft. Und dann nochmal gegen Clubber Lang boxt. Und dann natürlich gewinnt. Sonst gäbe es ja keinen vierten Teil das mehr. Das war sozusagen so ein super Ende. So The Reawakening sozusagen, ja. So die Wiederauferstehung des Helden. Was ja auch immer gut ist, wenn so ein Held wieder aufersteht. Finde ich. Also sollte eigentlich in jedem guten Film oder in jeder guten Heldensaga sollte der Held ja irgendwann mal wieder auferstehen, um den Leuten mal so ein bisschen zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und was ist bei Herr der Ringe? Stehen die ja auch wieder auf? Also ich habe die auch noch nicht gesehen, gebe ich zu. Also habe ich eben mal gesehen, aber findest du denn wirklich, dass so ein kleiner Gnom so als Held taugt? Nee, das sind doch keine Gnomen, das sind doch Hobbits. Naja. Naja, die sind ja auch bloß. Das ist nicht Gnom, dieser komische, Gollum. Ist da kein Gnom, oder? Okay, wenn es jetzt die ganzen Herr der Ringe-Leute hören, werden wir gleich übelst gedisst, weil wir überhaupt keine Ahnung haben. Ja, dafür haben wir aber Ahnung von Rocky-Filmen. Na, ich nicht, du. Naja, ich ja. Ich ja. Du kannst ja eine Rocky-Seite aufmachen, so ein Rocky-Wiki. Rocky-Wiki, sehr gut. Nee, lass ich. Nee, das muss ja auch die sein. Die Rockyografie oder so. Wie will Rocky you? Genau. Okay, das wäre ein bisschen flach, aber das kannst du halt, vielleicht kannst du ja Robbie Williams fragen, ob er einen Song für mich macht? Genau. Genau, ruf ihn doch mal an. Ich habe ja seine Handynummer. Und jetzt warte ich auf alle Anrufe von allen Frauen. Genau. Nee, und na wie gesagt, also im vierten Teil hat Rocky ja, hat ja dann diesen Konflikt Ost-West, Kalter Krieg. Wann haben sie denn 84? 87? Irgendwie so die Dreher bestimmt. Ah, fragst du mich Sachen, ey. Ich hab dir mal was aus der Video. Außerdem komme ich doch. Ich war ja jenseitig des Eisernen Vorhangs. Da gab's die Filme ja nicht. Da gab's doch nicht mal Internet. Du hast auf RTL 2 geguckt. Ja, alle vier hintereinander. Gab's da eine Rocky Night oder so? Die Fight Night. Ja, auf Fight Night. Obwohl das läuft bestimmt eher auf Kabel 1. Jetzt demnächst wieder so. Nee, und da hat er im vierten Teil, wie gesagt, dann diesen Ost-West-Konflikt. Und das war dann schon, puh, ziemlich abgedroschen. Also im ersten Teil hat er ja noch so gegen Schweinehälften geboxt und sowas. Also da hat er ja dann in der Fleischerei dann trainiert. War das der Zooladen, oder? Nee, das war die Fleischerei von, da hat sein zukünftiger Schwager, das wusste aber im ersten Teil noch nicht, weil er erst im zweiten Teil geheiratet hat. Aber die Zooladenfrau. Genau, das Pet Shop Girl. Und er hat ja dann bei seinem zukünftigen Schwager, bei Pauli, der hat ihm den Job verpasst, da in der Fleischerei. Und und haben sie ihn dann als Häcksler angestellt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann auf das Fleisch eingekloppt. Und hat so lange drauf gekloppt, bis es wieder geblutet hat, was eigentlich total blödsinnig ist, weil ich glaube, das Schwein war schon ausgeblutet. Könnte man eigentlich bei Movie Mistakes melden. Ist bestimmt schon. Ja. Naja, also so war das ja, so lief das ja. Und im vierten Teil hat er ja dann, war ja total wirr, dann, wie ich fand, war das ja dann so gewesen, dass er dann irgendwo in Sibirien auf einmal war, wo so meterhoch der Schnee lag und er dann irgendwelche Holzstämme und so, wie nennt man das denn? Was so ein Zugpferd so mal so rumhört, hat, damit es halt das irgendwas ziehen kann. Ist ja auch egal. Und so ein Geschirr. Geschirr? Kennst du ja doch, du kennst die Rocky-Filme. Nee, ich kenne Pferdegeschirr. Und das hat er dann durch den Schnee da transportiert, über hunderte von Kilometern, einfach bis immer so Runden gerannt. Und das Coole war, da ist immer eine schwarze Wolga-Limousine hinterhergefahren, wo dann der KGB drin gesessen hat. Zwei Leute. Und wieso war Rocky in Sibirien? Na, weil der Kampf hat ja dann in Russland stattgefunden, weil ja Ivan Drago, dargestellt von Dolph Lundgren, der hat ja Apollo Creed in einem Kampf totgeschlagen. Also der Apollo Creed ist ja dann gestorben. Im vierten Teil am Anfang. Okay. Und da hat er dann gesagt so, ich kämpfe gegen dich, aber nur wenn wir in mythischen Russland kämpfen. Und wieso ist er dann dahin gefahren, um zu trainieren? Ja, weil das Essen billiger war, ich weiß es nicht. Das ist ja so diese Entwicklung von so einem Helden, so er muss ja dann in Feindesland. Das ist übrigens ein weiterer Punkt für so einen Heldenstatus. Man muss mindestens einmal im Feindesland gewesen sein, um dann überhaupt sagen zu können, ich war da. Und ja, und da hat er dann, ja. Da sind ihm doch die Augen zugeschwollen, oder? Sowas und so eine Klischees kann ich mich noch erinnern. Ja, na, das war ja. Mit Rasierklingen aufgeschnitten wurden und so. Na, das war, glaube ich, im ersten Teil noch gewesen, ja. Wo dann Mickey war ja sein Trainer gewesen, dann gesagt hat so, ich werf das Handtuch und Rocky, nein, schneid sie mir auf, ist mir egal, ich schneid sie auf. Und dann kam ja diese blutige Szene so, wo sie dann Sylvester Stallone so ein großes Ketchup-Päckchen aufs Auge geklebt haben und die dann so aufgeschnitten haben und dann so geduscht Blut rauskam. So. War schon echt blutig gewesen. Ich glaube, das ist rausgeschnitten jetzt so in der neuen Fassung. Also in der RTL-2-Fassung? In der RTL-2-Fassung, ja. Da können sie jetzt auch 20:15 wenden. Ja, also... Und von daher, und der fünfte Teil, ey gut, der fünfte Teil, denn, das ist wie, weiß ich nicht. Aber ich meine, was willst du von dem sechsten erwarten, wenn der fünfte schon scheiße war? Das ist doch so wie Star Wars irgendwie. Naja, nee, die werden ja auch älter. Und das Ding ist ja... Das ist aber kein Wein, das also wird doch nicht besser, oder? Naja gut, aber schlechter auch nicht. Naja, aber war der letzte toll und wenn er dann nicht viele besser wird? Na, aber allein um 50-jährigen Sylvester Stallone nochmal im Kino zu sehen. Ja, nur weil er nicht irgendwie der Gouvernator geworden ist? Was würde dir jetzt mehr gefallen? Würdest du jetzt lieber ein Rocky 6 sehen oder ein Rambo 6? Denn lieber Rambo. Wieso? Das ist bestimmt lustig. Aber Rambo ist kein Held. Doch, der ist voll der Anti-Held. Wieso ist der ein Anti-Held? Na, weil der diese Vietnamkriegs-Veteranen, die halt total von der Regierung so vernachlässigt wurden, symbolisiert. Na gut, aber wenn er ein richtiger Held gewesen wäre, dann hätte er sie ja schon während des Vietnamkriegs rausgeholt. Und hätte nicht erst irgendwo in Thailand irgendwelche komischen Kämpfe, Free-Fight-Kämpfe damit gemacht. Ja, aber der... Oder im Kloster gewohnt. Hallo? Der wollte sich halt selbst finden. Tja, hat das mal gemacht. Also ich finde, Rambo ist kein richtiger Held. Okay, also der erste Teil ist, glaube ich, noch, finde ich, ist, glaube ich, noch ganz nett. Er hat natürlich auch ein bisschen seine überzogenen Stellen, aber die Gesellschaftskritik ist auf jeden Fall vorhanden. Da ist der erste Teil, klar, ist ja immer so. Der erste Teil von Rocky war ja auch der beste gewesen. Und so war der bei Rambo auch gewesen, aber im Vergleich zu Rocky fällt Rambo in den weiteren Fortsetzungen doch schon sehr stark ab, wie ich finde. Okay. Ja. Sag ich jetzt mal. Ja, du hast ja eh keine Helden, also von daher. Dann erzähle ich dir einfach immer so von meinen Helden. Ist ja auch nicht so schlimm. Also Rocky, wie gesagt, war so ein richtiger Kämpfer, so eine richtige Sau. So ein quäl dich du Sau, sozusagen. Quäl dich du Sau, kennst du den Ausdruck, oder? Von Rudy Pivenage war das, glaube ich, damals gewesen. Das war doch der sportliche Leiter von Team Telekom bei der Tour de France, wo Jan Ulrich gewonnen hat. Und auf diesem Berg, Jan Ulrich ist übrigens auch ein Held für mich. Der ist super. Kann ich jetzt sagen, Jan Ulrich hat mal die Tour de France gewonnen? Natürlich. Oh. Damals. Früher. Kurz nach der Wende. Ich find's aber auch krass. Ich meine, der Typ, der ist doch Ewigkeiten jetzt immer an der Spitze mitgefahren. Und ich meine, das ist doch echt total unmenschlich, was die da veranstalten. Ja, stimmt schon, klar. Aber das Dumme ist halt, dass Ulle das einfach nicht mehr gepackt hat. Was ihn auch so sehr in diese Richtung tragischer Held bringt. Weil er hat es ja dann, glaube ich, 6 oder 7 Jahre lang versucht und er hat es nicht ein einziges Mal wieder geschafft. Der war, glaube ich, eh mal sogar irgendwie, was weiß ich, 30. oder sowas, keine Ahnung. Und das ist dann so eher so ein tragischer Held, würde ich sagen. Aber dieses Quäl dich, du Sau, war ja genau an dieser Biegung bei der Tour de France, wo er gewonnen hat, die, wo er gewonnen hat. Und dann ist er doch um diese Kurve rumgefahren, dann oben in diesen Bergen. Und hinter ihm war dann bloß noch, boah, Bettini oder irgendwie sowas. Irgend so ein komischer Italiener war das, glaube ich. Und dann hat er den noch irgendwie so innen, sind die beide so nebeneinander gefahren und Ulle hatte so die Innenbahn gehabt. Und dann mitten in der Kurve, so im Scheitelpunkt der Kurve Gas geben natürlich, hat er einfach mal angezogen und ist dem einfach davon gefahren. Und ist einfach im Sitzen so den Berg hochgedonnert. Und der Typ hinter ihm, der konnte dann nicht mehr und hat dann Ust abreißen lassen und auf der Etappe hat er dann halt irgendwie den Vorsprung rausgeholt, den er brauchte, um die Tour de France zu gewinnen. Heldenhaft, würde ich sagen. Heldenhaft. Also, das ist so mein... Naja, wie gesagt, das ist ein Anti-Held. Das ist eher so ein... Das ist ein richtiger Anti-Held. So. Also, Glück gehabt und dann nie wieder. Ja. Was gibt's da noch so Helden? Helden. Also, als ich ganz jung war, hatte ich ja tierisch gute Helden gehabt, wa? Tierisch. Waren die Teenage Mutant Hero Turtles oder was? Genau die. Du bist gut vorbereitet, Niki. Ja, ich habe dein Skript gelesen. Ja. Du hast mir erzählt vorher. Mhm. Nee, das sind zum Beispiel auch coole Helden. Wie heißen die denn überhaupt? Hast du dich, wenn du dich so gut vorbereitet hast, wie heißen denn die da? Ey, Mann, wir hatten damals diesen Tick gehabt, in der Schule immer Koffer zu tragen. Und damit zur Schule zu gehen. Frag mich nicht, warum. Koffer? Was denn für eine Koffer? Nein, ein Koffer. Einen ganz normalen Koffer. So einen Aktenkoffer. Ach, einen Aktenkoffer? Ein Aktenkoffer. Also mit Zahlenschloss. Genau, natürlich, klar. Wo ich dann irgendwann mal die Zahlen vergessen hatte und dann in einer Stunde da gesessen habe und versucht habe, die Zahlen rauszufinden. Und ich habe es nicht geschafft. Ich bin alle 1000 Kombinationen durchgegangen. Na, du hättest aber doch 2000 Kombinationen, oder? Weil du hast ja 2 Zahlenschlösser. Oder hattest du immer auf beiden Seiten das gleiche... Ja, ich hatte immer 007, weil ich war ja damals ein Held. 007 James Bond ist ja auch schon wieder so ein Held. Übrigens, der neue Film, den würde ich echt sehen. Der ist bestimmt lustig. Ja, ich denke auch, dass er lustig ist, ja. Aber ansonsten, ja. Ich glaube, der ist bestimmt so Mission Impossible lustig. Oh, nee. Tom Krause ist echt nicht toll. Also, ich weiß nicht. Also James Bond, nee. Damit kannst du mich, glaube ich, jagen. Ich kann mich an keine gute Szene aus dem James-Bond-Film erinnern, nicht mehr aus den alten. Also die letzten waren echt schwach, fand ich. Irgendwie den, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube Tomorrow Never Dies. Mhm. Dieser komische Waffenmarkt da in irgendeiner ex-russischen Republik, das war ja wohl total alt, da standen dann irgendwie so Panzer und Flugzeuge so rum und dann war das so wie so ein Bazar, wo dann da so die Terroristen einkaufen gegangen sind, so die Terror-Bazar. Der Terror-Bazar. Nein, wer denkt sich sowas immer aus? Stimmt, das war, glaube ich, der in Nordkorea. Ah, ja. Hm. Naja, aber wie gesagt, also James Bond ist für mich ja auch kein Held. Also, der ist ja... Ach, der wechselt ja auch dauernd. Sind ja auch immer neue Leute. Wie heißt der neue überhaupt? Weißt du das? Da gab es doch diese Riesen. James Bond? Keine Ahnung, wie der heißt. Agent Doppel-Null, Daniel Craig heißt der, Mensch. Daniel Craig. Daniel Craig heißt der. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Die sind mir alle total stulle. Ich guck mir bloß die Frauen an bei den Filmen. Na, das spielt doch diesmal bloß eine mit, oder? Also eine, die als This Bond Girl... Welche ist denn das? Weiß ich nicht. Ich habe die Trailer letztens gesehen. Hm. Ja, gut. Also das beste Bond Girl... Gab's doch mal diese sehr lustige Szene bei GoldenEye mit der Physikerin, die da irgendwie... GoldenEye, war das mit Fort Knox? Nee, das war Goldfinger. Nee, GoldenEye war doch das Ding gewesen, wo dann diese eine Schauspielerin, die Ex-Frau von Charlie Sheen, diese Atomphysikerin gespielt hat in Russland. Und die einzige war von den ganzen Leuten, die da gearbeitet hat, die so. Englisch konnte. Fand ich super. Ist ja auch praktisch, weil die Russisch wäre doof. Ja, würde man nicht verstehen, ne? Und das war dann so, nur Männer und sie als einzige Frau da. Ne, sie kannte sich halt aus. Ich meine, die mussten noch eine Quote erfüllen. Ja, stimmt. Aber dann haben mir dann die ganzen anderen Leute noch gefehlt. Die so eine Quote erfüllen müssen. Ja, frei oder so. Ach so, okay. Die waren nicht drin in der Szene. Ja, und also von daher, also... James Bond ist mir zu weit hergegangen. Aber nochmal zu den Helden, ne? Also wie ein richtiger Held so. Finde ich ja, Tiere finde ich als Helden übrigens auch sehr gut. Deswegen Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wie gesagt, ich hatte ja diesen Koffer. Und auf diesem Koffer hatte ich damals Aufkleber von den Turtles in Kampfpositionen. Super geil. Also von den Original Film Turtles. Nicht von den Comic Turtles, sondern von den Film Turtles. Ach so, stimmt, es gab ja diese diese Filme mit den Figuren irgendwie, wo irgendwie rumlaufen. Ja, und die Filme waren sehr gut, also die fand ich zumindest. Und wieder der erste Teil war echt der beste. Ich hab ihn nie gesehen, glaube ich. Ach Mensch, musst du mal gucken, echt Meilenstein in der Filmgeschichte. Und ich finde, aber wie gesagt, so Tiere als Helden finde ich sehr gut. Das funktioniert ja auch. Guck mal, 101 Dalmatiner. Was ist denn da die Heldengeschichte? Na, die Hunde. Ja, das ist mir klar, dass es dann die Hunde sind. Na, die befreien doch irgendwie zum Schluss irgendjemanden, oder? Machen sie bestimmt. Ach nee, die werden befreit. Aber ich glaube, die hatten bloß. Also, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich glaube, die hatten zum Schluss irgendwie 100 von diesen Stracciatella-Hunden irgendwie gefangen. Und. Aber ein Hund hat gefehlt. Und der eine Hund hat dann irgendwie so die ganze Polizeimeute zu den anderen Hunden hingeführt. Oder so. Und der war dann der Held. Das war dann der Held, ja, sozusagen. Und bei den Turtles, ja gut, das Schildkröten. Ich meine, hey, sprechende und Ninja-kämpfende Schildkröten, was ist besser? Welches Bild ist denn besser als für einen Held als das? Frage ich mich. Da gibt's ja noch andere. Ja, mach mal die Schokoladenpackung bitte weg. Genau. Das ist super. Was gibt's denn noch? Es gibt usch viele Tiere, die zu Helden geworden sind. So, Scooby-Doo. Das ist ein großer Held. Scooby-Doo? Wieso ist denn bitte Scooby-Doo ein Held? Na, weil er total Panne ist, total blöd ist. Das macht ihn zum Helden. Na, aber er löste die ganzen Kriminalfälle. Ja, okay. Da kann ich dann doch zustimmen. Was ist denn noch ein Held? King Kong. King Kong war im Prinzip ein Held gewesen. Oder wie hieß denn dieser komische Film? Feivel, der Mauswanderer. Ist ein Held. Er war ein Held, Mann. Der ist durch die ganze Amerika gereist. Und was ist hier mit Arns? Wie heißt der auf Deutsch? Mit dem Ameisen von Disney. Ach, dieser Pixar-Film. Nee. Ist der von Pixar? Der war, glaube ich, von... Nee, weiß ich nicht. Also von Pixar war der, glaube ich, nicht. Na gut, da gibt es ja doch diese ganzen... Aber Disney, so singende Tiere, finde ich echt ein bisschen nervig. Das stimmt allerdings. Aber gibt es denn singende Tiere? Ich meine, man könnte jetzt anhand von singenden Tieren nachweisen, dass singende Tiere niemals Helden sein können. Wieso? Na, weil das nicht geht. Weil ein singendes Tier kann kein Held sein. Also, geht nicht. Der verliert doch total an Ansehen, wenn er anfängt zu singen, oder? An Credibility? Ja, oder? Sozusagen, ja. Aber wisst ihr, was richtig schlecht ist? Ich meine, Tiere ist okay, kann ich unterschreiben. Aber Autos, ich habe letztens Cars gesehen. Und es geht ja nur echt nicht. Autos. Ich meine, am Anfang, als ich den der Videopodcast von dem Making of, der ist total cool, den kann man echt empfehlen. Aber der Film, wir sind echt rausgegangen nach einer halben Stunde, weil du denkst halt so, okay, das sind Autos. Und die reden dann halt so und fahren halt so rum. Und es ist auch alles total cool gemacht, aber irgendwie. Nee. Nee, ist irgendwie nicht. Nee. Das geht irgendwie gar nicht. Keine Helden. Nee, das ist komisch, man kann sich irgendwie nicht mit Autos identifizieren, so. Na, erkennt man denn die Stimmen denn? Von den. Weil es sind ja berühmte Synchronstimmen. Ja, na und? Ist doch scheißegal, ob das jetzt hier. Na, wir haben den auf Englisch gesehen. Ach so. Auf Deutsch ist bestimmt wieder Atze Schröder und hier. Na, ich glaube, Anke Engelke macht da auch wieder mit. Ja, natürlich. Jemand, keine Ahnung. Und wie heißen eigentlich die dummen Typen, diese türkischen Verarschungs hier? Erkan und Stefan. Ja, oh Mann. Die haben übrigens in einem Heldenfilm mit Tieren mitgemacht. Also haben sie auch Synchronstimmen gemacht. Hier von diesem komischen. Von diesem komischen Fisch da. Von diesem Korallenfisch. Finding Nemo, oder? Genau, Nemo. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt Captain Nemo, aber Captain Nemo war wieder ein ganz anderer Held gewesen. Ja, und bei diesem Finding Nemo haben sie ja diese beiden Haie gemacht, ne? Stimmt. Ja. Ich habe den auch nur auf Englisch gesehen, nur kurz diese Ausschnitte. Echt? Sprechen die auch Englisch, Erkan und Stefan? Muss. <ja. lacht> Okay, dann muss ich mir mal auf Englisch angucken. Ja, also wie gesagt, also Tiere funktioniert immer. Dann so gesellschaftliche Außenseiter als Helden funktioniert auch immer. Und was würde denn noch gehen? Also Autos gehen gar nicht. Es muss ja ein Leben dagegen stehen. Aber Roboter gehen, weil die haben noch so ein bisschen so menschliche Komponente. Robocop. Ach, Robocop? Ach komm, Robocop doch, ist schon. Also ich meine, da merkt man auch diese. Da hast du aber auch eine arg menschliche Komponente drin, also. Was ist mit Bender? Bender ist auch wieder so ein gutes Beispiel für einen Anti-Helden. Ja. Wie ich finde. Ansonsten würde mir jetzt erstmal nichts einfallen, weil da gibt es ja noch einen richtig guten Helden. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, was ein richtig guter Held ist. Genau, wenn jemand es geschafft hat, so weit bis hier durchzuhalten, der kann ja mal einen Helden kommentieren und dann reden wir vielleicht nächstes Mal über den Helden. Genau, das können wir am besten dann machen. Ja, und beim nächsten Mal nochmal den Country-Podcast, würde ich sagen. Ja, nur wenn, also wenn jemand will, dann machen wir den Country-Podcast. Nur wenn jemand will, okay. Also du bist da nicht mit drin, weil du... Genau, also Mitarbeiter dürfen natürlich nicht mitvoten. Ja, genau. Also würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal was anderes Schönes. Weil ich glaube, das ist keiner für einen Country-Podcast. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hoffe mal, das nächste Mal regnet es auch nicht. Ja, weil draußen sitzen ist ein bisschen alles... Ja, draußen sitzen macht nicht ganz so viel Spaß, wenn es kalt ist und dunkel und es regnet. Wenn noch irgendjemand einen großen Regenschirm übrig hat, kann er den gerne an mich schicken. Wir können uns ja mit so Ansitzsäcken hier raufsetzen. Mit Ansitzsäcken? Nein, das ist sowas wie Schlafsäcke für zum drinnen sitzen. So für Jäger. Wir könnten das Ganze auch eigentlich drinnen machen, aber dann fetzt es eigentlich nicht mehr, oder? Wieso? Naja, dann hat man die ganze Geräuschkulisse von Berlin oder Köln überhaupt nicht mehr. Wir können ja auch einfach mal hier so eine halbe Stunde mittapen und dann es immer im Hintergrund laufen lassen. Ach nee, das passt doch nicht gut mit dem Country-Song so und so. Nee. Ach so, gespielt haben wir ja den Country-Theme schon, oder? Ja. Dann, gehen wir mal rein, wa? Einen warmen Tee trinken oder so. Ja. Und tschüss, dann, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, Jonara.